Eine Veranstaltung zur Gratulation zum 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas fand am 21. Mai in London statt. An der Stirnseite des Veranstaltungsplatzes wurden die Sonnenporträts von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il angebracht. Die Fotos über die revolutionäre Tätigkeit von Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un waren zu sehen. An der Veranstaltung nahmen teil die Persönlichkeiten der neuen KP Großbritanniens, der britischen Sungun Politik Studiengesellschaft, der britischen Soziologie Studiengruppe, der britisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft, des britischen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017 und des Asiatischen Soziologie-Instituts. Die Redner erwiesen dem Genossen Kim Jong-un zu seiner Wahl zum Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas die größte Ehre und gratulierten ihm auf das Herzlichste.